Psalm 139. Du kennst mich. Als ich das bei einer anderen Gelegenheit mal die Predigt halten sollte, da sagte ich das Thema, da sagte ich, du kennst mich, sagt er zurück, ja, das stimmt. Er hat das gar nicht begriffen, dass es das Thema war. Ich möchte mal die erste Folie. Da. Die an meinem Bund festhalten, sie bringe ich zu meinem heiligen Berg und erfülle sie in meinem Bethaus mit Freude. Ihre Brandopfer und Schlachtopfer finden Gefallen auf meinem Altar, denn mein Haus wird ein Haus des Gebets für alle Völker genannt. Alttestament. Schlachtopfer haben wir nicht mehr. Aber das, was ihr eben gemacht habt, dass ihr gebetet habt, Gebetsgemeinschaft gemacht habt, das sind die Opfer. Das ist das, was in Offenbarung dann steht, dass sie aufsteigen, ne, wie Rauch von den Altären, die Gebete. Und das Haus des Gebets, das seid ihr, die Gemeinde. Und das ist mir ganz wichtig, dass wir das Beten pflegen, lernen, üben, praktizieren, ob einzeln oder als Gebetsgemeinschaft oder in kleinen Gruppen oder dass man sich darüber hinaus regelmäßig trifft, um miteinander zu beten. Und ich habe vor heute diesen Psalm nicht in Form einer Auslegungspredigt, das wird auch irgendwo kommen, aber ich möchte das eher so jetzt ein Gespräch zwischen Gott und mir mit euch zusammen betrachten. Wie ein Gebet. Vielleicht gleitet ihr da mit rein und betet dann mit mir mit. An diesem Psalm 139 entlang. Denn das war ein Gebet, das David aufgeschrieben hat. Wie die Psalmen ja eben viele fast nur Gebete sind. Das Gebetsbuch, was ich euch sehr, sehr ans Herz legen möchte. Und dann wird daraus nicht nur ein Wort, das ich lese, ein Buchstabe, sondern da entsteht auch eine persönliche Beziehung zu dem, was da geschrieben steht. Wir gucken uns mal den Text an. Herr, du hast mich erforscht und du kennst mich. Ob ich sitze oder stehe, du weißt von mir. Von fern kennst du meine Gedanken. Ob ich gehe oder ruhe, es ist dir bekannt. Du bist vertraut mit allen meinen Wegen. Noch liegt mir das Wort nicht auf der Zunge. Du, Herr, kennst es bereits. Du umschließt mich von allen Seiten und legst deine Hand auf mich. Zu wunderbar ist für mich dieses Wissen, zu hoch. Ich kann es nicht begreifen. Ich begreife das nicht, Gott. Ich als Mensch vor dem allwissenden Gott. Ob ich hier sitze oder hier stehe, heute Nacht im Bett gelegen habe, hierher gegangen bin, Gott, alle meine gesamten menschlichen Zustände kennst du und siehst du. Kein Vorhaben ist dir verborgen. Selbst meine Gedanken. Das ist doch Gott, wie Big Brother is watching you. Das ist doch Überwachung, wie wir sie nie haben möchten. Wo bleiben da meine Persönlichkeitsrechte, mein Datenschutz? Und Gott, wenn ich daran denke, und ich habe das Bild noch vor Augen, dass meine Mutter mir als Kind sagte, Gott sieht dich überall. Und da fällt mir ein, das Kinderlied, pass auf, kleines Auge, was du siehst, denn dein Vater im Himmel schaut herab auf dich. Pass auf, kleines Auge, was du siehst, denn dein Vater, er schaut herab auf dich und drum, pass auf, kleines Auge, was du siehst. Aber welche Prägung hat das in mir hinterlassen? Wie hat das auf mich gewirkt? Gott sieht dich überall. Pass auf, kleines Auge, was du siehst. Dein Vater schaut herab auf dich. Das war manchmal ganz schön bedrohlich. Es hat Angst gemacht. Das hat mich in Bedrängnis gebracht. Mache ich alles richtig? Da schaut einer und richtet und zählt ab und runzelt die Stirn und gefalle ich dem jetzt? Pass auf, dass du alles richtig machst. Ich bin so froh darüber, Gott, dass ich das lernen durfte und ich inzwischen immer mehr weiß, dass du alles weißt und dass du mich siehst und alles vor dir offen ist. Das schenkt mir Geborgenheit. Geborgenheit, weil du, Vater, zu mir sagst, hey, liebes Kind, entdecke deine Umwelt. Erforsche sie. Probiere aus. Entwickle dich. Hab Mut. Ich bin ja bei dir. Ich bin an deiner Seite. Du brauchst keine Angst zu haben. Und da kann ich jetzt sagen, danke Gott, mein Vater, ich danke dir dafür. Und dann weiß ich auch, wohin ich auch gehe, woher ich auch komme. Du bist da, du erwartest mich, weil ich entdecke Flucht. Flucht ist ausweglos. Und das lesen wir in den nächsten Versen. Wohin könnte ich fliehen vor deinem Geist? Wohin mich vor deinem Angesicht flüchten? Steige ich hinauf in den Himmel, so bist du dort. Bette ich mich in der Unterwelt, bist du zugegen. Nehme ich die Flügel des Morgenrots und lasse mich nieder am äußersten Meer. Auch dort wird deine Hand mich ergreifen und deine Rechte mich fassen. Und würde ich sogar sagen, Finsternis soll mich bedecken, statt Licht soll Nacht mich umgeben. Auch die Finsternis wäre für dich nicht finster. Die Nacht würde leuchten wie der Tag. Die Finsternis wäre wie Licht. Hey, Flucht ausweglos. Warum laufe ich eigentlich weg? Kennt ihr die Geschichte vom Hasen und Igel? Nicht weit weg hier von Buxtehude. Ich bin Aldor. Und das symbolisiert mir Gott. Dieses Versteckspiel, dieses Fluchtartige, was im Menschen drin steckt, seit Adam und Eva. Verstecken vor dir, Gott. Ausweglos. Und das andere beim Versteckspiel, wenn ich das Versteckspiel als Kind spiele, dann möchte ich ja eigentlich auch gefunden werden. Eigentlich zuerst mal nicht. Eigentlich möchte ich ja, dass das Versteck so gut ist, dass mich keiner findet. Nur das Problem ist, wenn ich da in dem Versteck sitze, mich findet keiner. Die vergessen mich. Das Spiel hört auf und ich verschimmel da im Versteck. Das will ich auch nicht. Und Gott, deswegen bin ich so froh, du lässt mich in meinem Versteck nicht verschimmeln. Du findest mich. Du findest mich da, wohin ich mich versteckt habe. Und du findest mich, weil du mich durch und durch kennst. Weil du mein Innerstes kennst. Die nächste. Denn du hast mein Inneres geschaffen. Mich gewoben im Schoß meiner Mutter. Ich danke dir, dass du mich so wunderbar gestaltet hast. Und ich weiß, staunenswert sind deine Werke. Als ich geformt wurde im Dunkeln, kunstvoll gewirkt in den Tiefen der Erde, waren meine Glieder dir nicht verborgen. Deine Augen sahen, wie ich entstand. In deinem Buch war schon alles verzeichnet. Meine Tage waren schon gebildet, als noch keiner von ihnen da war. Wie schwierig sind für mich, oh Gott, deine Gedanken. Wie gewaltig ist ihre Zahl. Wollte ich sie zählen, es wäre mehr als der Sand. Käme ich bis zum Ende, wäre ich immer noch bei dir. Du hast mich geschaffen, Gott. Und immer wieder staune ich darüber, Gott, wenn ich das so begucke, wie ich jetzt hier runtergehen kann und das Gleichgewicht behalte, meine Füße bewegen kann, meine Beine, meine Hände. Gott, wunderbar. Was kann ich mit der Hand alles machen? Ich kann greifen, ich kann drücken, ich kann beten, ich kann Gymnastik machen, ich kann mit der Hand streicheln, ich kann mit der Hand schlagen. Du hast das so wunderbar gemacht, das abgestimmt, dass das, was ich esse, umgesetzt wird in Energie, damit ich mich bewegen kann, in Muskelkraft. Wow, Gott. Und dann staune ich darüber, dass das mehr ist als diese biologische Entwicklung, die Entstehung der Körper, sondern ich darf leben. Ich darf denken. Ich habe eine Identität. Und du hast einen Plan, einen Gedanken für mein Sein, für mein Leben. Das ist so wertvoll, so ehrend und so kostbar. Und dir ist mein Leben kein Geheimnis, du kennst mich. Und das ist schon ganz schön schwierig, das zu erfassen. Aber du hast selbst gesagt, am Schöpfungstag, als du mich gemacht hast, boah, klasse, sehr gut. Vielleicht hast du auch dich hingesetzt, das beguckt, dich darüber gefreut, vielleicht ein Glas Rotwein getrunken, Feierabendpfeife. Ich weiß es nicht, Gott, aber du hast dich gefreut darüber. Du bist verliebt in deine Schöpfung. Und was ist aus deinem Plan geworden, Gott? Stell auch fest, dass da ein Fehler drin ist und nicht nur einer. Wenn ich an die Lüge denke, den Hass, Krieg, Krankheit, Depressionen, das war doch nicht dein Plan. Das war doch nicht deine Idee. Das war doch nicht dein Ansatz, uns so zu schaffen und so damit zu belasten und so zu verletzen. Und Gott, ich habe meine Not damit. Mit diesen Fragen, die offen bleiben, lässt du Gott mich jetzt damit allein? Manchmal spüre ich das schmerzhaft, Gott. Die vielen Fragen. Ja, unbegreiflich, unfassbar. Manchmal bleiben Fragen unbeantwortet. Und wollte ich versuchen, diese Fragen bis ins Letzte zu verstehen, deine Gedanken letztlich zu verstehen, dann wäre es so, als wenn ich morgens nach Haffkrug fahren würde an den Ostseestrand und versuchte, die Sandkörner zu zählen. Und am nächsten Morgen wäre ich immer noch da. Aber ich bin bei dir, Gott, weil du immer noch da bist. Und ich höre auf zu zählen, ergründen zu wollen und bitte dich, mich zu leiten. Und Gott, dann empfinde ich, dass du meine Blicke auf Jesus lenkst. Und wenn ich mir das anschaue, wie du auf die Welt gekommen bist als Kind in einer Krippe, im Stall, im Mist, zwischen Kühen und Schafen, auf dem Feld, im Dunkeln, kalt, nicht im Kreissaal, im Krankenhaus. So bist du auf die Welt gekommen. Und dann den Kampf deines Sohnes, den Kampf Jesus, den du ausgefochten hast mit dem Establishment damals. Wie du daran ein Stück gescheitert bist, wenn man sich das mal so betrachtet. Jämmerlich am Kreuz gestorben bist. Warum eigentlich? Von außen gesehen. Und Jesus, dein Sohn, starb wirklich vollkommen allein. Und wenn jemand allein stirbt, Schlimmeres gibt es nicht. Jesus hat die völlige Trennung von dir, Vater, erlebt, damit sie uns erspart bleibt. Und nur dein Sohn Jesus am Kreuz dort, nur er konnte wirklich mit Recht schreien: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Dein Sohn Jesus starb am Kreuz den Tod, den die Gerechtigkeit erforderte. Einen Tod, der ihn einen schrecklichen Nachmittag lang von dir, Vater, trennte. Und dann komme ich aus dem Staunen über deine Allmacht, Gott, nicht heraus. Du hast deine Macht über Tod und Teufel bewiesen. Vater, du hast Jesus auferweckt, dem Leben zurückgegeben. Und wenn du diese Macht hast, dann hält dich auch wirklich nichts auf. Dir ist dann nichts unmöglich. Seitdem Christus sein Grab verließ und auferstand, fließt sein unbesiegbares Leben durch meine Adern. Und durch den Tod Jesu wurde es dir, Gott, möglich, etwas zu tun, was dir sonst unmöglich war. Mir, meine Schuld, alles Böse, was in mir steckt, zu vergeben. Ohne dabei deine Gerechtigkeit preiszugeben. Und du hast dadurch, dass Jesus, dein Sohn, du selbst auf die Erde gekommen bist und das gemacht hast und getan hast, hast du eine Verbindung von deinem Herzen zu meinem Herzen geschaffen. Und über diese Verbindung fließt jetzt dein Leben, deine Kraft in mein Herz hinein. Gott, ich danke dir. Wie großartig, Gott, sind für mich deine Gedanken und das, was du getan hast. Ich kann es nicht fassen. Und nun verstehe ich auch, wohin ich auch gehe und was mir auch immer widerfährt, was auch wieder mir widerfahren mag und wohin ich auch flüchte mit meinem Elend, mit meiner Wut, mit meiner Trauer, mit all meinen Fragen. Du bist schon da, Gott. Du bist da, weil du mir genau da aus deiner Liebe heraus begegnen willst, weil ich es dir einfach wert bin. Und weil du dich über mich freust. Gott, ich denke manchmal, dass du da stehst und von einem Bein aufs andere trittst und wartest, dass ich komme. Dass du von deinem Stuhl, von deinem Thron aufstehst und mich erwartest, dass ich zu dir komme, in deine Arme flüchte und bei dir bin. Und du bist schon da und erwartest mich. Du hast Sehnsucht nach mir. Und deshalb möchte ich deinen Weg gehen. Wolltest du Gott doch den Frevler töten? Ihr blutgierigen Menschen, lasst ab von mir. Sie reden über dich voll Tücke und missbrauchen deinen Namen. Soll ich die nicht hassen, Herr, die dich hassen und verabscheuen, die sich gegen dich erheben? Ich hasse sie mit glühendem Hass. Auch mir sind sie zu Feinden geworden. Erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne mein Denken. Sieh her, ob ich auf dem Weg bin, der dich kränkt, und leite mich auf dem altbewährten Weg. Gott, weil du dich so über mich freust und weil du so mir nahe sein willst, deswegen entscheide ich mich, ich will deinen Weg gehen. Schau nach, wo ich stehe. Erkenne meine geheimsten Gedanken. Und wenn dich mein Weg kränkt, dann hol mich zurück. Und Gott, ich glaube, ich habe verstanden, Unglaube, mein Misstrauen, das ist das, was du nicht möchtest. Wenn ich anfange zu denken, sollte Gott wirklich so gut sein? Ist er wirklich fähig? Ist Gott wirklich so gut, dass ich meine Angelegenheiten, die Gestaltung meines Lebens ihm überlassen kann? Oder ist nicht doch besser, wenn ich das selbst mache? Kann ich mich wirklich auf ihn verlassen? Wenn ich mich auf mich nur selbst verlasse, dann bin ich wirklich von allen guten Geistern verlassen. Gott, das ist deine Einladung, so höre ich das. Wer den Sohn ehrt, ehrt auch dich, Gott, weil Jesus uns den Vater gezeigt hat. Gott ist ein treuer Gott. Und weil ich das weiß, kann ich mich darüber aufregen, dass es Leute gibt, die darüber anders denken. Welche Diskussionen werden da geführt, Gott? Menschen, die meinen, sie wüssten es besser als du, die sich massiv gegen dich stellen und ich Gefahr laufe, vielleicht mitgerissen zu werden, mit anfange zu denken, sollte Gott wirklich so gut sein, reicht das wirklich? Und dabei hineingleiten könnte, dass ich deine Liebe mit Füßen trete, weil ich dir nicht mehr vertraue. Diesem unsäglichen Gedanken nachlaufen könnte, auch nur ansatzweise, sollte Gott wirklich gesagt haben? Ist er wirklich so gut? Und deshalb, weil diese Gefahr besteht, Gott, bitte ich dich, achte auf mich. Erforsche mich, Gott. Erkenne mich, wo ich stehe. Prüfe. Erkenne mein Denken. Sieh her, ob ich auf dem Weg bin, der dich kränkt. Ich möchte deinen Weg gehen. Ich möchte dir folgen. Bewahre mich, Gott, dass ich mich in meinem Zorn nicht verrenne und auf einen Weg gerate, der dir nicht gefällt, den du nicht gehen würdest. Prüfe mich, meine Gedanken. Leite du mich. Ich will dir folgen. Ich will dir folgen. Das ist meine persönliche Entscheidung. Und die kann ich keinem von euch abnehmen. Und will ich auch nicht. Kein bisschen. Aber du darfst deine Entscheidung treffen. Ich will diesem Gott folgen. Nehmt die Gedanken mit hinein in eine kurze Bildmeditation mit Texten aus diesem Psalm. So ist das im Leben. So ist das im Leben auch mit Gott. Könnt das später mal gucken, aber das spielt jetzt keine Rolle. Es sollte nur ein Vehikel sein, eine Hilfe, um für sich das zu klären. Was nützt es, wenn ihr jeden Sonntag zum Gottesdienst kommt? Und ich sagte das vorhin mit der Rebe und dem Weinstock und die Frucht nicht gedeihen kann, weil du vielleicht auf der Leitung stehst, irgendwas festhältst, irgendwo in deinem Versteck sitzt. Ich glaube, der Geist Gottes macht mir, macht euch, macht jedem von uns das bewusst, was jetzt dran ist. Vielleicht ist es dran, das einmal noch ganz persönlich wieder für sich vor Gott klar zu machen: Ich will dir folgen. Ich danke dir, dass du mich kennst. Und ich möchte jetzt beten, und es wird sehr persönlich sein mit ich. Ich lade dich ein, das nachzubeten. Für dich das festzumachen. Ich bete. Lieber Vater im Himmel, ich danke dir, dass du da bist und dass du in Jesus Christus dich uns gezeigt hast. Ich flüchte mich zu dir, vor dem keine Flucht möglich ist, und werde von dir beschirmt. Ich beginne, meinen Weg anzunehmen und höre auf, damit zu hadern. Ich danke dir, dass du mich festhältst und mich in einer Gemeinde mit Menschen sein lässt, die mir Halt geben und mich auffangen, wenn ich zu fallen drohe, und die mich wieder aufrichten, wenn ich gefallen bin. Ich danke dir, dass du mir mehr zutraust, als ich mir zutraue. Mit dir kann ich es schaffen. Mit dir habe ich Hoffnung. Meine Zeit steht in deinen Händen. Danke, mein Gott. Du kennst mich. Und bevor wir jetzt Amen sagen, Herr, prüfe du mich, ob ich zu dem, was ich jetzt gerade denke und was ich mitgebetet habe, wirklich Amen sagen kann. Und wenn ich das tue, Vater, bin ich so froh, du nimmst das ernst. Und dafür bin ich dir so dankbar und habe Hoffnung. Und deshalb sage ich von Herzen: Amen.